Die Sonne, sie scheint durchs offene Fenster und der Lärm unserer Stadt hört sich an wie Musik. In deinen Augen kleine Gespenster, sie sagen bald, hält ein Taxi und nimmt dich mit. Ich vermisse dich jetzt schon, lieber nicht. Die nächsten Tage werden schwer für mich. Daran will ich nicht denken, das schiebt dich ganz schnell weg. Ich vermisse dich jetzt schon, lieber nicht. Du zauberst mir ein Lächeln aufs Gesicht. Auch wenn dein Kuss ganz ehrlich schon sehr nach Abschied schmeckt. Nicht leiden. Sie drehen sich zu schnell.